Tue auf deine Pforten, Libanon, dass Feuer unter deinen Zedern wüte. Wehklage, Zypresse, dass die Zeder gefallen ist. Wehklagt, ihr Eichen Basans, das niedergesunken der undurchdringliche Wald. Horch! Wie die Hirten wehklagen, weil ihre Pracht verwüstet ist, horch! Wie die jungen Löwen brüllen, weil das Jordan-Dickicht verwüstet ist. So sprach Jahwe, mein Gott, weide die zur Schlachtung bestimmten Schafe, deren Käufer sie schlachten, ohne es büßen zu müssen, deren Verkäufer sagen, gepriesen sei Jahwe, ich bin reich geworden. Und deren Hirten sie nicht schonen. Denn fortan will ich die Bewohner des Landes nicht mehr schonen, ist der Spruch Jahwes. Vielmehr will ich nun selbst die Menschen ausliefern, einen jeden in die Gewalt seines Hirten und in die Gewalt seines Königs, die werden das Land zerschlagen, und ich werde niemanden aus ihrer Gewalt befreien. Da weidete ich die Schlachtschafe für die Schafhändler und nahm mir zwei Hirtenstäbe, den einen nannte ich Huld und den anderen Verbindung. Als ich nun die Schafe weidete und in einem Monate die drei Hirten weggeschafft hatte, wurde ich ihrer überdrüssig, und auch sie hatten einen Widerwillen gegen mich. Da sprach ich, ich mag euch nicht länger weiden. Was stirbt, mag sterben, was zugrunde geht, mag zugrunde gehen, und was dann noch übrig bleibt, mag sich gegenseitig auffressen. Dann nahm ich meinen Stab Huld und brach ihn in Stücke, um meinen Vertrag, den ich mit allen Völkern geschlossen hatte, zu lösen. Als er nun an eben jenem Tage gelöst wurde, da erkannten die Schafhändler, die mich beobachteten, dass es Jahwes Wort war. Darauf sprach ich zu ihnen, wenn es euch gefällig ist, so gebt mir meinen Lohn, und wenn nicht, so lasst es bleiben. Da zahlten sie mir meinen Lohn aus, 30 Silbersäckel. Jahwe aber befahl mir, wirf ihn in die Schatzkammer, den herrlichen Preis, dessen ich bei ihnen wert geachtet ward. Da nahm ich die 30 Silbersäckel und warf sie im Tempel in die Schatzkammer. Dann brach ich auch meinen zweiten Hirtenstab, die Verbindung, in Stücke, um so die Brüderschaft zwischen Juda und Israel aufzulösen. Hierauf befahl mir Jahwe, nimm dir nun noch das Gericht eines törichten Hirten, denn fürwahr, ich selbst will im Land einen Hirten erstehen lassen, der nach dem, das im Begriff ist, zugrunde zu gehen, nicht sieht, das Verirrte nicht aufsucht, das Verwundete nicht heilt, das noch Gesunde nicht versorgt, das Fleisch der fetten Tiere verzehrt und ihnen die Klauen zerreißt. Wehe über den nichtsnützigen Hirten, der die Herde im Stiche lässt. Verderben über seinen Arm und sein rechtes Auge. Sein Arm müsse gänzlich verdorren und sein rechtes Auge völlig erlöschen.